Erster Jahwe gab Mose einen Befehl. Zweiter, am zweiten Tag des zweiten Monats sollst du das Zelt aufbauen. Dritter, stelle die Lade mit den Gesetzen hinein. Hänge einen Vorhang davor. Vierter, bringe den Tisch hinein. Lege die Brote darauf. Bringe den Leuchter hinein. Setze die Lampen auf. Fünfter, stelle den goldenen Räucheraltar vor die Lade. Hänge den Vorhang an die Tür des Zeltes. Sechster, stelle den Altar für Brandopfer vor die Tür des Zeltes. Siebter, stelle das Becken zwischen Zelt und Altar. Fülle Wasser hinein. Achten, baue den Hof ringsum auf. Hänge den Vorhang für das Hoftor auf. Neunter, nimm das Salböl. Salbe das Zelt und alles darin. Mache es heilig. Zehnter, salbe auch den Altar für Brandopfer. Salbe alle seine Geräte. Mache den Altar sehr heilig. Elfter, salbe auch das Becken und seinen Fuß. Mache es heilig. Zwölfter, bringe Aaron und seine Söhne zur Tür des Zeltes. Wasche sie mit Wasser. Dreizehnter, zieh Aaron die heiligen Kleider an. Salbe ihn. Mache ihn heilig. Er soll mir als Priester dienen. Vierzehnter, bringe seine Söhne herbei. Zieh ihnen die Kleider an. 15. Salbe sie, wie du ihren Vater gesalbt hast. Sie sollen mir als Priester dienen. Sie sollen immer Priester sein. 16. Mose tat alles, wie Jahwe es ihm gesagt hatte. 17. Am zweiten Tag des zweiten Monats im zweiten Jahr wurde das Zelt aufgebaut. 18. Mose baute das Zelt auf. Er stellte die Füße hin. Er setzte die Bretter darauf. Er steckte die Riegel ein. Er stellte die Säulen auf. 19. Er spannte das Dach über das Zelt. Er legte die Decke darüber. Jahwe hatte es Mose so gesagt. 20. Mose nahm die Gesetze. Er legte sie in die Lade. Er steckte die Stangen an die Lade. Er legte den Deckel auf die Lade. 21. Er brachte die Lade in das Zelt. Er hängte den Vorhang auf. So verdeckte er die Lade. Jahwe hatte es Mose so gesagt. 22. Er stellte den Tisch in das Zelt. Er stand auf der Nordseite. Er stand außerhalb des Vorhangs. 23. Er legte die Brote darauf vor Jahwe. Jahwe hatte es Mose so gesagt. 24. Er stellte den Leuchter in das Zelt. Er stand gegenüber dem Tisch. Er stand auf der Südseite. 25. Er setzte die Lampen auf vor Jahwe. Jahwe hatte es Mose so gesagt. 26. Er stellte den goldenen Altar in das Zelt. Er stand vor dem Vorhang. 27. Er zündete wohlriechenden Rauch darauf an. Jahwe hatte es Mose so gesagt. 28. Er hängte den Vorhang an die Tür des Zeltes. 29. Er stellte den Altar für Brandopfer an den Eingang. Er opferte darauf Brandopfer und Speisopfer. Jahwe hatte es Mose so gesagt. 30. Er stellte das Becken zwischen Zelt und Altar. Er füllte Wasser zum Waschen hinein. 31. Mose, Aaron und seine Söhne wuschen sich dort. Sie wuschen ihre Hände und Füße. 32. Sie wuschen sich immer, wenn sie ins Zelt gingen. Sie wuschen sich auch, wenn sie zum Altar gingen. Jahwe hatte es Mose so gesagt. 33. Er baute den Hof um das Zelt und den Altar. Er hängte den Vorhang für das Hoftor auf. Mose war mit dem Aufbau fertig. 34. Eine Wolke bedeckte das Zelt. Gottes Herrlichkeit füllte das Zelt. 35. Mose konnte nicht in das Zelt gehen. Die Wolke war darauf. Gottes Herrlichkeit füllte das Zelt. 36. Wenn die Wolke vom Zelt wegging, zogen die Israeliten weiter. Das taten sie auf ihrer ganzen Reise. 37. Wenn die Wolke nicht wegging, zogen sie nicht weiter. Sie warteten, bis die Wolke wegging. 38. Tagsüber war die Wolke Jahwes über dem Zelt. Nachts war sie wie Feuer. Das ganze Volk Israel sah es auf seiner Reise.